Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik zu Ehren unserer Ohren. Am Mikrofon ist Michael Frank. Der Stadt verschwindet langsam, jedes Mal, wenn du mich berührst, immer, wenn du in der Nähe bist. Bekanntlich hängt der Himmel voller Geigen und immer wieder sind Glücksgefühle der Liebe in Bildern vom Hören beschrieben worden. I Hear a Symphony von den Supremes kennen vielleicht noch einige und den Song gerade auch, I Can Hear Music, gesungen von den Beach Boys, geschrieben von dem Autorenteam Barry Greenidge Spector. Phil Spector hatte den Song ursprünglich mit den Ronettes produziert. Die Beach Boys coverten den Song später und kamen damit im Sommer 1969 in die internationalen Charts. Um Ohren und ihre wundersamen Fähigkeiten geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das menschliche Ohr. Das Ohr ist das empfindlichste Organ des menschlichen Körpers. Schalldruckpegel, wie dem sie gerade ausgesetzt sind, können akute Hörschäden schon nach wenigen Minuten auftreten. Im Folgenden wollen wir anhand von Hörbeispielen die Auswirkungen dieser Schäden demonstrieren. Bei vielen Arten der Hörschädigung nimmt als erstes die Hörfähigkeit in den hohen Frequenzbereichen ab. Hier ein Beispiel für eine Störung im hohen Frequenzbereich. Es kann allerdings auch zu einer Schädigung im tiefen Frequenzbereich kommen. Hier das folgende Hörbeispiel. Langfristiger und großer Lärmbelästigung kommt es zum sogenannten Ohrenklingeln, in der Fachsprache Tinnitus genannt. Bei fortlaufender Belastung des Ohres kann es auch zu Schwindelgefühlen und erschwerter Ortung kommen. In extremen Fällen führt dies zum totalen Ausfall des Hörorgans. Ab diesem Moment herrscht Stille. Sollten Sie die genannten Hörbeispiele aus Ihrem Leben kennen, kontaktieren Sie einen Facharzt oder Hörgeräteakustiker. Das menschliche Ohr. Yeah. Radio Silence heißt dieser Song. Observe Radio Silence, Maintain Radio Silence heißt es in dem Song. Beachten Sie das Radio der Stille. Bleiben Sie dran beim Radio der Stille. Das muss ein außergewöhnlicher Radiosender sein, Radio Silence, denn Stille oder Schweigen gibt es in unserer Radiolandschaft selten. Gefürchtet ist das Fehlen von Klang sogar, als Fehler beim Umschalten, als technische Pannen oder von einem sprachlosen Moderator. Stille kann aber auch Nachdenken bedeuten oder Nachfühlen oder gerade die Abwesenheit von rationalen Gedanken, etwa beim Meditieren. Und Stille kann ganz einfach auch sehr erholsam sein. Welche Idee von Stille im Sender Radio Silence zum Tragen kommt, kann ich nur vermuten. Die Poesie des Textes von dem Song ist mir leicht rätselhaft. Auf jeden Fall geht es in dem Song um eine Frau unterwegs in einem Auto. Sie fährt zu einem Treffen mit einem Mann, auf dessen Erscheinen sie nervös wartet. Sie schminkt sich noch einmal im Rückspiegel und dann ist da die Radiostimme, die Radio Silence empfiehlt. Der Song endet mit der Zeile »Try to think of nothing«, versuche an gar nichts zu denken. Geschrieben hat den Song der Engländer Thomas Dolby. Er erschien 1982 auf Thomas Dolbys Album »The Golden Age of Wireless«. Vor Thomas Dolby gab es einen Track aus dem Jahr 2000. Die Akustiker nennen sich die Interpreten. Auf der Vorderseite der Hülle ist eine grafische Darstellung des menschlichen Gehörgangs zu sehen, auf Millimeterpapier versteht sich. Für Seite 1 der 12-Inch-Single wird folgende Inhaltsangabe gegeben. Erster Termin, Haustermin. Und der Track selber trägt den Titel »Das Ohr«. Nach dieser tatsächlich ernstzunehmenden Warnung zum Thema Hörschäden durch laute Musik etwas Entspannung mit einem fröhlichen kleinen Ohr voll, Cheerful Little Earful. There's a cheerful little earful. Gosh, I miss it, something fearful. And this cheerful little earful is the well-known I love you. Stocks can go down, business slow down, but the milk and honey flow down with a cheerful little earful of the well-known I love you. In every play, it's a set phrase, what the public get phrase, but as a pet phrase, it'll do, do, do, poop-a-roo it, soft and cue it, make me happy, you can do it, with a cheerful little earful of the well-known I love you. It's a set phrase, what the public get phrase, but as a pet phrase, it'll do, do, do, poop-a-roo it, soft and cue it, make me happy, you can do it, with a cheerful little earful of the well-known. Unverkennbar Ella Fitzgerald mit Cheerful Little Earful. Die Maßeinheit eines kleinen Ohrvolls ist vielleicht nicht überall bekannt. Es geht da um eine kleine Menge von Klängen, einen kurzen Satz, den wohl die meisten Menschen am liebsten hören, ob ins Ohr geflüstert oder gesungen. The well-known I love you. Ella Fitzgerald sang den Song 1959, begleitet wurde sie von Nelson Riddle's Big Band und geschrieben wurde der Songtext von George Gershwins Bruder Ira. Um Stille geht es im nächsten Lied. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du zusiehst, wie das Leben vorüberzieht? Du sitzt auf der Terrasse eines Cafés oder gehst in deinem Viertel umher, ganz allein. Stille im Kopf und draußen der Lärm. Meine Füße zählen die Schritte, mein Herz die eiskalten Nächte. Ich bin ein Seiltänzer in der Dunkelheit, die Stille im Kopf und der Lärm von draußen. Selbst wenn mir in diesem verdammten Winter kalt ist, das ist mir egal. Ich brauche Luft, einen Ort, wo alles noch zu tun ist. Das ist mein erster Schritt in Richtung Freiheit. Die Stille im Kopf und der Lärm da draußen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder comme ça la vie passer, assis à la terrasse d'un café ou en marchant tout seul dans ton quartier? Le silence dans la tête et le bruit au dehors, au dehors. Mes pieds contre les pavés, mon cœur contre les nuits glacées. Je file tout au bord du trottoir, noir d'un homme. Le silence dans la tête et le bruit au dehors. Dans mes poches, je serre les poings. Je me sens bien au creux des mains. Le silence dans la tête. Froid dans ce putain d'hiver. Moi je m'en fous, j'ai besoin d'air. D'un espace où tout reste à faire. C'est ça, mon premier pas vers la liberté. Le bruit au dehors. Eine Hymne auf das Stadtleben und die Klänge der Straße. The Jam waren das in bester Who-Tradition anno 1977. Sounds from the Street. Komponiert wurde der Song von Paul Weller. Vor The Jam wurde die Stille im Kopf und der Lärm da draußen besungen von der französischen Band Telephone im Jahr 1980. Le Silence heißt der Track. Und nach den Klängen der Straße zu einem Meer von Klängen. Das Ohr kann der Zugangsweg zu neuen Welten sein. Sea of Sounds. Oh, Das war Sun Ra und seine unvergleichliche Big Band im Jahr 1972. Sea of Sounds heißt diese Reise ins Unerhörte, zu finden auf Sun Ras Album Space is the Place. Im Booklet der CD-Neuauflage sind Gedichte von Sun Ra abgedruckt. Das erste beginnt mit den Zeilen: Was kann ich mitteilen außer der Musik selber? Musik? Ja, in den Ohren, die zu hören wagen. Die zu hören wagen. Die zu hören wagen. Beides. Die Stille und den Klang. Thank you. Listen to this. All right, he's scratching it right now. Cutting the record back and forth against the needle. Back and forth, back and forth, making it scratch. But let me tell you something. Don't try it at home with your dad's stereo. Only under hip-hop supervision, all right? Um die wunderbaren Fähigkeiten der Ohren und um Lärm und Stille geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zwei Songs und eine Miniatur waren gerade hintereinander zu hören. Los ging's mit einer Nummer, mit der die Stones 1973 noch einmal kurz spät psychedelisch wurden oder vielleicht schon Prä-Ethnopop waren. Can You Hear the Music mit schön wabernden Gitarren über Leslie-Lautsprecher und einer Prise Wah-Wah-Pedal und Mick Taylor dürfte diese Gitarrenparts eingespielt haben und die Flötenparts sind mir leider nicht überliefert, wer die gespielt hat. Die Magie von Musik wird in dem Song beschworen und die Geheimnisse der Liebe. Dass es sich manchmal lohnt, zuzuhören, demonstrierten danach The Red Crayola, anno 1968. Listen to this, der Track mit dem einzelnen Klavierklang. Die kurze Aufforderung zum Zuhören erschien auf dem Red Crayola-Album God Bless the Red Crayola and All Who Sail With It. Danach gab's noch eine Bitte um Aufmerksamkeit. All right, hear this. Zu finden auf dem 94er Beastie Boys-Album Ill Communication. Die Titelzeile All Right, Hear This ist so etwas wie die Einleitung zu einer Selbstdarstellung des Schnellsprechers. Er rappt von seinen Zielen, seinen Skills, vergisst dann als mittlerweile politically correct B-Boy nicht zu erwähnen, dass die Musik, von der er seine Samples und Ideen borgt, afroamerikanischen Ursprungs ist. Les McCann, Archie Shepp und Yusef Lateef werden als inspirierende Musiker genannt. Und am Ende heißt es, ich renne in der Stadt rum, kümmere mich um dies und das, hab immer noch was nicht erledigt, also vergiss das mit Punkt und Komma. Wir erschaffen uns diese Welt und die Probleme, die nicht aufhören. Wir schaffen uns unser Leben und die Dinge, die schief laufen. Also, an alle Tauben und Blinden, schaut euch um und richtet eure Ohren auf das, was ihr wollt und wünscht. Soweit die Beastie Boys, anno 1994, All Right, Hear This. Hey, hey, mercy woman, plays a song and no one listens. I need help, I'm falling again. Play the drum a little louder, tell me I can live without her if I only listen to the band. Listen to the band. Weren't they good that made me happy? I think I can make it alone. Oh, mercy, woman plays a song and no one listens. I need help, I'm falling again. Play the drum a little bit louder. Tell them they can live without her if they only listen to the band. Listen to the band. Now weren't they good, they made me happy. I think I can make it alone. Oh, woman plays a song and no one listens. I need help, I'm falling again. Come on, play the drums just a little bit louder. Tell us we can live without her now that we have listened to the band. The band. Bye. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik zum Thema Ohren und Hören geht so langsam zu Ende. Zwei Nummern vom Ende der 60er Jahre waren gerade zu hören. Zuerst die Monkees mit einer Eigenkomposition von Mike Nesmith, ein Spätwerk der Band aus dem Jahr 1969, Listen to the Band. Und das ist eine Variation des Themas Musik als Trösterin bei Liebeskummer. Schlicht Listen hieß die Nummer dann nach. Chicago Transit Authority waren das, von ihrem ersten Doppelalbum aus dem Jahr 1969. Listen Here heißt die Nummer, die noch bis zu den Nachrichten zu hören ist, komponiert von dem US-amerikanischen Saxophonisten Eddie Harris. Der hat die Nummer 69 auf einem Live-Album veröffentlicht. Brian Auger hat sie noch im selben Jahr in England gecovert, zusammen mit seiner Trinity ohne Julie Driscoll. Hier ist Brian Auger, Listen Here.